Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir beginnen eine neue Woche und wir beginnen eine neue Woche immer mit einer offenen und freien Themenrunde. Also, wer gerne mit mir sprechen möchte, der möge bitte anrufen 0800 220 50 50 oder mailen domian@wdr.de. Und die erste Anruferin heute Nacht ist Maria. Maria ist 41 Jahre alt. Guten Morgen, Maria. Guten Morgen. Maria, schön, dass du da bist. Um was geht's bei dir? Ja, also bei mir ist es Folgendes. Ich bin, wie gesagt, 41 und bin in einen 19-jährigen Mann verliebt. Oh, das ist aber schon ein krasser Unterschied. Ja. wo hast du denn den... Da piepst irgendwas, hörst du das? Das ist vielleicht mein Handy. Es kann sein, dass das mit Marco was zu tun hat. Ja, nicht ganz... Der geht aber nicht aus. Ja, okay. Wo hast du denn den Knaben kennengelernt? Also das ist so, ich gehe immer in ein Café und das Café gehört seiner Mutter. Ja. Und da kommt er halt auch ab und zu nach der Arbeit rein. Ja. Und da habe ich ihn das erste Mal gesehen und da war, also ich war eigentlich fand ich ihn von Anfang an total süß. Ja. Fand er dich auch total süß? Er fand mich nett. Ja. Sagen wir es mal so. Und da war er aber 17. Ah ja. Und wir haben uns auf Anhieb... Bitte? Das Gepiepse geht ein bisschen auf die Nerven. Kannst du das nicht abschalten? Mal schauen, warte schnell. Ja. Was sie jetzt so macht, das wird... Ja. Okay. Müsste eigentlich nicht mehr piepsen. Umso besser. So, da war er 17, als du ihn kennengelernt hast. Da fandst du ihn süß. Ja, ich fand ihn halt nett und süß und netter Kerl und sehr freundlich, sehr höflich. Und was man eigentlich von so jungen Burschen nicht erwartet. Ja, nun sind 2 Jahre vergangen, nun ist er heute 19. Du sagst, du bist verliebt in ihn. Ist er in dich auch verliebt? Ich denke, also so richtig verliebt, wie man so verliebt ist, ist er nicht. Also ich glaube, er mag mich sehr gern. Ja. Aber ich denke, so richtig verliebt ist er jetzt nicht in mich. Ja, wie sieht denn euer Kontakt oder euer Verhältnis aus? Also vor 2 Jahren war es so, dass er halt fast jeden Tag bei mir war. Und wir haben uns total gut verstanden und wir haben viel Spaß miteinander gehabt. Also du hast ihn da in dem Café angesprochen und dann... Nee, der Kontakt kam eigentlich darüber zustande, dass ich zwar schon älter bin, aber viele Jugendliche von der Stadt kennen, wo ich wohne, also von diesem Bezirk. Ja. Und da, die kennt er ja natürlich auch. Ja. Und darüber haben wir uns eher enger kennengelernt. Und dann ist er immer zu dir gekommen? Früher? Ja, und dann war das so, dass, also er kam dann halt ab und zu mir und wir haben Kaffee getrunken und so. Nur ihr beide, da waren keine anderen dabei? Da noch nicht, nee. Mhm. Und eines Tages war eine Party bei mir. Ja. Das heißt, richtige Party, so geplant eigentlich nicht. Es kamen halt am Freitagabend ein paar Leute und wir saßen zusammen. Die haben Alkohol getrunken, weil ich trinke keinen. Mhm. Und wir haben gekifft. Okay. Mhm. Was man ja eigentlich nicht tun sollte. Okay. Und dann? Das weiß jeder. Ja. Und dann sind sie gegangen und er ist halt noch da geblieben. Und ja, wir haben dann halt weiter geraucht und so und auf einmal ging es mir vom Kreislauf her nicht gut. Ja. Und er hat mich halt dann versorgt, also hat mir Tee gegeben und so. Ging es dir wirklich nicht gut oder war es ein Trick? Nein, mir ging es wirklich nicht gut. Er hat dich versorgt mit Tee und wie hat er dich noch versorgt? Und ich habe mich dann halt ins Bett gelegt, weil ich halt Kreislaufprobleme hatte und mich hat es gefroren. Ja. Und dann hat er sich halt zu mir auch ins Bett gelegt. Und guck. Dann habe ich mir aber nichts dabei gedacht, überhaupt nicht. Natürlich nicht. Und dann war es halt einfach so, dass er mich geküsst hat. Ja. Also es ging wirklich von ihm aus. Und da waren die Kreislaufprobleme behoben? Ja, nein, mir war es natürlich schwindelig, klar. Also, ist denn seither noch mehr zwischen euch gelaufen? Ja, es war dann in dieser ersten Nacht haben wir schon miteinander geschlafen. Und wie viel Mal habt ihr seitdem nochmal miteinander geschlafen? Dann ging das fast ein ganzes Jahr lang. Ach so. Ja. Und dann war ein Jahr Pause. Mhm. Weil er halt irgendwie eine andere hatte und durch das haben wir uns verstritten. Ja. Und also ein Jahr Pause und dann hat sich das jetzt wieder angenähert. Ja, genau. Und jetzt hat sich so, ja, seit fast einem Jahr geht das jetzt wieder so. Und ihr habt auch Sex miteinander? Ja. Ja. Dennoch glaubst du, dass er nicht in dich verliebt ist, sondern dich nett findet und mit dir ganz gerne ab und zu schläft, aber mehr ist nicht? Ja. Glaubst du? Denke ich, ja. Er hat jetzt fast einen Monat bei mir gewohnt. Ach, das auch schon? Ja, ja. Ah, es verdichtet sich immer mehr. Ja, eigentlich schon. Ja. Und die Problematik an der ganzen Sache ist eben, er hat jetzt einen Monat lang bei mir gewohnt. Er war jeden Tag da. Mhm. Und ja, ich bin sehr aufgeregt. Jetzt muss ich erstmal nachdenken, was ich jetzt sage. Ja. Und er war einen Monat. Wo war ich denn jetzt? Also er war einen Monat da und jetzt ist er nicht mehr da. Jetzt ist er nicht mehr da, genau. Wo ist er denn jetzt? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Also ich denke, dass ich weiß, wo er ist. Und zwar ist er bei einem anderen Mädchen, ja, mit dem ich früher befreundet war, und wir haben uns so verstritten wegs ihm, dass wir kein Wort mehr miteinander reden. Okay, als er gegangen ist, was hat er zu dir gesagt? Also es war so, dass wir, er war hier, hat sich frisch gemacht und so und ist dann gegangen. Hm. Und wir haben dann gesagt, okay, wir treffen uns nachher wieder. Hm. Und haben wir auch gemacht und so. Und dann hat er gesagt, ja, er ruft dann an und dann kommt er. Und seitdem habe ich nichts mehr von ihm gehört. Gar nichts mehr? Gar nichts mehr. Seit einem Monat? Nee, also seit 4 Tagen ist es jetzt. Ach so, seit 4 Tagen. Ah, ihr wart einen Monat, ja, ich verstehe. Hm, ja. Hat er denn noch Sachen bei dir? Ja, ja. Ja. Wie war denn die Stimmung so in der letzten Zeit zwischen euch beiden? Wunderbar. Mhm. Wir haben uns nicht gestritten, gar nichts. Mhm. Wir hatten jeden, also Entschuldigung, wenn ich das jetzt so offen sage, aber wir hatten wirklich jeden Tag Sex. Ja. Und es war wunderschön. Aber du bist dir ziemlich sicher, dass er nicht in dich verliebt ist. Ich denke, ja. Du sagst immer, ich denke. Warum hast du ihn nicht gefragt? Weil ich da Angst davor habe. Vor der Wahrheit? Jetzt nicht. Ja, nein, nicht eine Abfuhr zu, ja, eher eine Abfuhr zu kriegen. Ja, aber du hast es schon im Gespür, dass es eigentlich so ist. Ja, schon. Mhm. Er sagt zwar schon, er mag mich sehr und er fühlt sich sehr wohl, wenn er bei mir ist, weil er kann er sein, wie er ist. Ja. Und da muss er nicht immer so cool sein, wie er nach außen hin immer ist. Nun ist er weg. Hast du Kinder? Nein. Nee. Nein. Ja. Ich hatte vor 5 Jahren eine Fehlgeburt im 8. Monat, aber... So, Maria, du ist das ja eigentlich eine Liebesgeschichte, egal ob der Mann nun 19 ist oder ob der 39 wäre, der ist weg. Ja. Und du hast das Gefühl und wahrscheinlich das begründete Gefühl, wenn du das schon so sagst, dass der keine Liebesbeziehung mit dir führen möchte. Ja. Das mag was auch immer gewesen sein für den, vielleicht eine interessante Erfahrung oder... Ja, es hat sicher viele Bedürfnisse auch befriedigt für ihn, sonst hätte er das ja nicht so lange mitgemacht. Aber da ist die Tragik wieder, da ist die eine Seite, nämlich du, die ist verliebt und die möchte mehr haben und perspektivisch auch etwas haben. Und da ist die andere Seite, er, der möchte das nicht. Ja, weißt du, das Schlimme ist... Es war kompliziert, vielleicht noch ein Satz, es ist vielleicht schon etwas kompliziert, der große Altersunterschied, weil er mit seinen 19 Jahren natürlich auf einem ganz anderen Lebenstrip ist als du mit 41, ist ja auch normal. Ja, natürlich. Sicher gibt es da Berührungspunkte und es gibt immer auch große Altersunterschiede in der Liebe und das funktioniert, aber das sind im Moment ja schon noch andere Leben, die da parallel laufen. Ja klar, das ist mir auch klar und das war mir von vornherein klar. Ja. Entschuldigung. Aber was bleibt dir übrig? Vielleicht auch eine gewisse Distanz zu ihm aufzubauen, auch aus Selbstschutz für dich? Ja, ja. Das Schlimme für mich ist, jetzt ist er weg. Mhm. Und er ruft mich an und sagt zu mir, schickt mir keine SMS mehr und ruft mich nicht mehr an. Ich melde mich bei dir. Das hat er gesagt? Ja. Ach so, das wusste ich nicht. Dann sind es so Sachen, da meldet er sich dann tagelang nicht bei mir, weil das hatten wir ja schon mal. Hm. Dann meldet er sich nicht bei mir. Dann bin ich gerade so am Anfangen, über ihn hinwegzukommen. Hm. Und dann wirst du und dann kommt er wieder, dann steht er vor mir so. Und dann kann ich einfach nicht Nein sagen. So, und das musst du. Ja, doch, das geht schon. Geht nicht, gibt's nicht. Das ist genau der Punkt. Offensichtlich will er wirklich von dir in Ruhe gelassen werden. Und er benutzt dich ab und an, wenn er Bock hat auf dich, wenn er das sich holen will, was er bei dir kriegt. so hört sich das an. Wenn er schon zu dir sagt, bitte schick mir keine SMS und ruf mich nicht an, ist das schon eine klare Distanzierung, die er, ja, da, die er da macht. Ja, da musst du jetzt mit deinen 41 erfahrenen Jahren, musst du schon einen Standpunkt für dich erreichen, der sagt, okay, das akzeptiere ich jetzt so, es tut mir weh und es tut mir leid. Aber wenn er dann wiederkommt, dann sage ich Nein, so wie er vorher Nein gesagt hat. Ja. Nur, das ist die einzige Möglichkeit, aus so einem Schlamassel rauszukommen. Ich weiß, es ist vielleicht schwer. Vielleicht habe ich auch nur Angst vorm Alleinsein. Ja, aber was ist denn das für ein jämmerliches Dasein, wenn man sich so eine Zweisamkeit versucht, am Leben zu erhalten? Dann sei lieber alleine. Dann geh mit erhobenem Haupt alleine eine Weile durchs Leben, als das so eine komische Konstruktion. Ja, das stimmt natürlich schon. Da ist ja kein respektvolles Verhältnis von seiner Seite. Der nutzt dich, der benutzt dich. So ist es. Ja. Und du lässt dich benutzen. Ja, das stimmt schon. Ja. Das weiß ich ja alles selber. Ja. Ich weiß, vom Kopf her weiß ich das. Ja, muss ja immer wieder einbläuen. Immer wieder. Und mein Herz sagt mir halt was ganz anderes. Ja, aber das Herz, immer stimmt das nicht, was das Herz sagt. Das Herz kann auch irren. Ja, das stimmt. Ja, wirklich. Maria, du musst eine Grenze ziehen und du musst Nein sagen. Ich glaube, das ist die einzige Sache, die ich dir ganz klar sagen kann. Ganz eindeutig. Ja, das habe halt ich nie gelernt. Ich habe in meinem Leben nie Nein sagen können. Ja, muss es bei jetzt meinen sagen. Anderen Beziehungen auch nicht. Ja. Ich bin geschlagen worden, alles. Ja, ich war mit meinem Ex-Freund 7 Jahre lang zusammen. Ja, aber dann ist jetzt der Zeitpunkt, wo du es lernst. Und das ist ein guter Zeitpunkt mit 41. Das kann man auch mit 41 noch gut lernen, glaubst mir. Maria, alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön. Alles Gute, dass du schaffst. Ich wünsche es dir wirklich. Auf Wiederhören. Ja, war nett mit dir zu sprechen. Dankeschön. Tschüss, Maria. Ciao. Danke. Tschüss. 0800 220 5050. Das ist unsere Nummer und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Emil Ferrari. Kennt ihr Emil Ferrari? Ich glaube, so hieß der Junge. Der ist heute bei Stefan Raab aufgetreten, in TV Total. Der ist 14 Jahre alt und hat ein Stand-up gemacht, eine Performance, eine Comedy-Performance. Und ich war von den Socken. Ich war wirklich von den Socken. Ein 14-jähriger Junge ist mit einer Souveränität aufgetreten, die ich so noch nicht gesehen habe. Also Kompliment an Stefan Raab, der mal wieder einen guten Riecher für Talente hat. Ich glaube, von dem Jungen werden wir noch viel hören. Marco ist hier, 34, guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Schönen guten Morgen. Ich nenne dich einfach mal Domian, ich weiß, dass du Jürgen nicht so gerne magst. Ja, es ist völlig in Ordnung und sehr gut. Marco, was geht's? Es geht um Folgendes, ich fange mal ganz vorne an. Ja? Ich habe 2005 einen schweren Motorradunfall gehabt. Mhm. Und zwar habe ich meinen Chopper quasi in die Hafenmauer von Hamburg tätowiert und bin glücklicherweise über die Mauer geflogen, 50 Meter weit, lag dann da und die Polizei hat mich gefunden. Mhm. Welche Verletzung? Ja, 28 Frakturen, Lungenriss auf der rechten Seite, Schirmtrauma natürlich, also im Prinzip alles, was so geht, 2 Monate Koma. Das, was besonders schwer war eigentlich in dieser Zeit, war, dass ich sogenannte Nahtoderfahrungen gehabt habe. Mhm. Im Koma. Im Koma. Ich weiß jetzt mittlerweile, dass komatöse Patienten auf jeden Fall etwas mitkriegen. Das kann ich also mit absoluter Bestimmtheit sagen, weil ich das hinterher verifizieren konnte. Ich erkläre das vielleicht mal kurz. Ja. Ich habe einfach... Also reden wir jetzt über ein Nahtoderlebnis oder reden wir über etwas, was du irgendwie so mitbekommen hast aus deiner Umwelt? Sowohl als auch eigentlich. Ja, erzähl mal. Diese Nahtoderfahrung war, dass ich also mich oben an der Decke befand und meine Schwester und mein Vater unten an einem Bett sitzen sehen habe. Also wie in einem Spiel, in einem billigen Spielfilm eigentlich, dass man... Sozusagen, ja, ja. Ja. So oben in der Ecke vom Zimmer und dann habe ich mir so gedacht, naja, ich bin wohl im Krankenhaus, so sieht das jedenfalls aus hier und wahrscheinlich haben die mich irgendwie besonders aufgehängt, weil ich irgendwie andere Verletzungen habe oder sowas. Also so ein Blödsinn habe ich da gedacht. Aber du konntest deinen eigenen Körper unten auch liegen sehen im Bett, oder Nein. nicht? Das nicht? Nein. Nein, nein, ich konnte mich nicht sehen. Ich nicht. Ich konnte nur meine Schwester und meinen Vater unten sehen. Und meine Schwester hat also auf mich eingedroschen, körperlich, und hat mich angeschrien, dass ich atmen soll. Während du in Gedanken oben an der Hecke, an der Ecke an der Decke hingst. Ja, genau richtig. Ja. Und das wäre ja nicht so schlimm gewesen, wenn ich das nicht hinterher, 3 Monate später, verifiziert hätte mit meiner Schwester und sie gefragt habe, was war denn da eigentlich los? Das heißt, zu der Zeit hat die Schwester wirklich gerufen, atme doch, und hat dich gerüttelt oder was auch immer. Ja, gerüttelt wahrscheinlich nicht, aber... auf mich geschlagen. Ja. Sie hat auf mich geschlagen. Ich war an Maschinen angeschlossen. Ich habe so eine, so ein Lungengerät in meinen Hals eingepflanzt. Aber nochmal gefragt, das habe ich nicht verstanden. In diesem Nahtoderlebnis hast du dich gespürt, als würdest du an der Decke dieses Klinikzimmers irgendwie hängen. Hängen. Aber du hast nicht gespürt, oben hängend, dass deine Schwester auf dich einspricht. Das Sprechen habe ich schon gehört, aber das Schlagen habe ich nicht gefühlt und ich konnte mir daraus auch keinen Reim bilden. Mhm. Also ich war im Prinzip in einer extrem gelassenen Stimmung, fühlte mich unwahrscheinlich wohl und gut und konnte überhaupt nicht verstehen, warum meine Schwester und mein Vater da so einen Aufstand machen. Was gab es noch für ein Nahtoderlebnis? Du hast gerade von mehreren gesprochen. Ja, das nächste Nahtoderlebnis war, dass meine Mutter und mein Vater in den Intensivsaal kamen, also das weiß ich jetzt hinterher, und die hatten beide so einen OP-Kittel an, weil man da so einen sterile Kittel anhaben muss in der Intensivstation. Ja. Und ich habe gedacht, die beiden kommen aus dem Urlaub aus Afrika wieder und haben eine afrikanische Kutte an und wollen mich einladen, jetzt mitzukommen nach Afrika. Also ganz seltsam eigentlich diese... Also die Eltern hast du auch wahrgenommen? Ja. Von wo hast du sie wahrgenommen? Hingst du wieder an der Decke? Ja. Auch wieder in der Decke? Ja. Also an der Decke des OP-Saals? Nicht des OP-Saals, sondern der Intensivstation. Der Intensivstation, ja genau, meinte ich jetzt. Es wäre ja nicht so schlimm, wenn ich nicht hinterher gehört hätte, dass das alles passiert ist, weil ich war 2 Monate komplett im Koma, 6 Monate im Krankenhaus und das war 2005, wie gesagt, und es lässt mich bis heute nicht los. Ich bin ein relativer Realist und glaube eigentlich, ich habe vorher immer gedacht, ja, guck mal, naja, das erzählen die nur so und sowas, aber ich hab's wirklich gefühlt und ich bin jetzt gerade ein halbes Jahr in einer stationären psychiatrischen Klinik gewesen und habe versucht, das da aufzuarbeiten. Die haben das mehr oder weniger als Depression gesehen und leider ist es nicht aufgearbeitet worden, weil man das nicht so... Die haben das als Depression gesehen. Ja. Aber nicht das, wie du damit umgehst, aber nicht das Nahtoderlebnis an sich. Richtig, die haben das Nahtoderlebnis an sich nicht behandelt, sondern sie haben eine Depression behandelt, das war auch ganz klar zu merken und zu sehen. Sie sind so nach Schemata F vorgegangen. Lass mich mal fragen, bevor wir das nochmal ein bisschen weiter darauf eingehen, wie es dir körperlich heute geht? Nach den vielen, vielen, vielen, vielen Verletzungen. Ja, ich bin nach wie vor ständig in Kliniken, von psychiatrischen Kliniken bis hin zu normalen Kliniken. Also, wie heißt das noch? Also, du bist nicht vollkommen fit, körperlich. Ich bin zu 50% schwerst behindert. Also, kannst du laufen? Ich kann laufen und ich kann auch stehen, aber ich habe eine Traglast beispielsweise von 2,5 Kilo. Das heißt, ich darf 2 Liter Milch und eine Salami tragen, sage ich immer. Ach so. Das behindert mich natürlich schwer. Weißt du, Marco, ich habe schon oft mit Menschen gesprochen, die Nahtoderlebnisse hatten. Ich weiß. Deswegen stutze ich gerade so, dass man dieses bei dir in Richtung Depressionen deutet, weil alle Leute, ich glaube wirklich alle, mit denen ich geredet habe, waren alles andere als depressiv gestimmt danach, sondern eher positiv gestimmt. Und die hat das so beeindruckt, dass die dem Leben wertschätziger gegenüberstehen und demütiger sind und gelassener sind auch. Ja, das war leider bei mir nicht der Fall. Oder hängt es auch damit zusammen, dass es für dich eben auch sehr schwer ist zu verkraften, dass du körperlich nach wie vor so angeschlagen bist? Das ist sehr, sehr schwer für mich zu verkraften. Das glaube ich. Vor dem Unfall war ich selbstständig, war Musikproducer, habe sehr viel Geld verdient und bin dann quasi durch den Unfall, also bis in die Hartz-IV-Schiene runtergefallen. Mhm. Insofern hat mich das schon sehr belastet, natürlich. Du warst Musikproducer? Ja, ja. Ja. Mhm. Mhm. Also Musikproducer, Computeradministrator, selbstständig, mehrere Berufe ausgeführt sozusagen. Ja. Lass mich noch mal konkret zu diesem Nahtoderlebnis sprechen. Auf was führst du das zurück, dass dir das eigentlich mehr Angst macht, als denn Gelassenheit schenkt? Wahrscheinlich durch meinen Realismus. Also ich glaubte vorher nicht an irgendwie solche Sachen und ich habe das immer für ein bisschen Spinnereien gehalten, wenn man so gehört hat, dass die was mitkriegen. Ich meine, meine Oma war auch komatös und ich dachte, na ja, es ist so traurig. Ich habe auch mit ihr geredet, aber ich habe nie daran wirklich geglaubt, dass sie es versteht. Aber kann man das nicht auch vielleicht so deuten, dass es sogar etwas Tröstliches hat, dass wir eben nicht so leicht zu durchschauen sind, Stecker raus und alles ist zu Ende, sondern dass der Körper und der Geist ein sehr komplexes System ist, was wir noch überhaupt gar nicht vielleicht oder vielleicht nie begreifen können. Hat das nicht auch was Tröstliches? Also wenn du das so sagst, hat das sicherlich was Tröstliches. Nur für mich persönlich war das schwer zu ertragen. Also weil ich das eben nicht als tröstlich empfand, sondern als in diesem Moment war mir bewusst, es gibt mehr noch als das Leben und dieses Obenhängen in der Ecke und sowas, das sind natürlich Situationen, wenn die dann auch noch hinterher verifiziert werden, dass man da denkt, okay, es ist passiert. Nochmal gefragt, wenn man so eine tiefe Einsicht hat, es gibt noch mehr als dieses irdische Leben. Ist das nicht ein Trost, dass eben nicht alles vorbei ist mit dem Tod? Also um ehrlich zu sagen, habe ich mich selber in die Psychiatrie eingeliefert aufgrund von Suizidgefahr. Und das war danach, weil ich mit meinem Leben nichts mehr anfangen konnte, weil mir alles kaputt gegangen ist und ich gesagt habe, das Leben, wozu eigentlich noch? Also ich habe nichts mehr gesehen, durch meinen Behinderungsgrad kann ich meine Berufe nicht mehr ausführen, die ich vorher ausgeführt habe. Ich hatte kein Ziel mehr in meinem Leben. Und das habe ich heute noch nicht. Ich träume ziellos von Praxis, von Krankenhaus zu Krankenhaus. Und das ist vielleicht findest du gar keine Hilfe in der Medizin. Ja. Ich sage jetzt mal, ich rede mal einfach so vor mich hin jetzt. Vielleicht findest du gar keine Hilfe in der Medizin, sondern in etwas Spirituellem. Ja, meine Schwester ist spirituell, die macht Reiki und ähnliche Geschichten. Und da ich aber so ein Realist bin... Ja, aber du bist jetzt belehrt worden, dass das alles nicht so realistisch... Ja, da hast du recht, auf jeden Fall. Also das stimmt schon. Aber ich habe mir auch von ihr helfen lassen. Also ich habe da schon mein Herz geöffnet. Aber beschäftige dich doch mal ein bisschen mit dem Buddhismus. Mit dem Buddhismus? Mhm. Aha. Ich sag's dir mal einfach so. Ich bin sehr vorsichtig mit so einem Rat, aber irgendwas gerade glaube ich, dir das sagen zu müssen. Beschäftige dich mal. Ich rufe dich an, um sowas zu hören, das ist ja interessant. Also Buddhismus ist mir noch gar, also ist mir schon mal so in den Sinn gekommen, aber ich habe das eher so als Madonna-Plakatierung irgendwie gesehen. Nein. Aber ist interessant, dass du das sagst. Es gibt viele, viele allgemein gut verständliche Bücher, die einen dorthin führen. Mhm. Vielleicht ist das ein Weg für dich. Vielleicht ist es ein Weg. Ja, ich brauche einfach ein Ziel. Ich habe kein Ziel mehr. Ja, und vielleicht siehst du Dinge, wenn du dich mit, das ist ja in dem Sinne gar keine Religion, sondern das ist ja eine Weltsicht oder eine Lebenssicht, eine kosmische Sicht. Vielleicht findest du eher, vielleicht nicht Antworten, aber Richtungen, die dir helfen. Ich sage es gerade deshalb aus dem Grunde, weil ich in den letzten Monaten sehr viel buddhistische Sachen gelesen habe. Und ich finde, dass es sehr viele, auch spirituell, sehr tröstliche Ansätze dort gibt und sehr kluge Überlegungen, was die Bewertung des eigenen Lebens betrifft und auch überhaupt des gesamten Lebens auf der Welt oder überhaupt im Kosmos. Ich verstehe. Es führt jetzt, glaube ich, hier im Rahmen dieser Sendung zu weit, aber vielleicht nimm es mal als Tipp auf und du kannst weglegen, kann man die Bücher immer noch. Ja, das ist richtig, ja. Aber im Krankenhaus habe ich gelernt, Bücher auch durchzulesen. Also ja. So ist es nicht. Marco, jetzt lassen wir ein bisschen Zeit weg. Ich finde es sehr schön, mit dir zu sprechen. Also, das war jetzt so meine Idee, sage ich dir, habe ich dir jetzt einfach mal so gesagt. Wenn du jetzt aber auch noch ein psychologisches Gespräch mit meiner Psychologin führen möchtest, biete ich dir sehr gerne auch an. Ja, bitte, bitte. Das wäre wirklich. Sehr gerne, sehr gerne. Das ist Simone heute Nacht. Simone, okay. Genau, du legst auf und Simone ruft dich gleich an. Vorher möchte ich dir aber sagen, dass ich seit 10 Jahren ein absoluter Spitzenfan von dir bin. Super, okay? Das freut mich sehr. Vielen Dank. Vielen Dank, Marco. Alles Gute wünsche ich dir wirklich von Herzen. Ja, tschüss. Danke dir. Ciao. Ciao. Jetzt geht's weiter mit Mike. Und Mike ist 27. Guten Morgen, Mike. Guten Morgen, Domian. Hallo, Mike. Weswegen rufst du mich an? Und zwar, ich habe halt ein Problem. Ich bin Seemann von Beruf in der Ausbildung zum Schiffsmechaniker. Das klingt ganz exotisch, wenn jemand sagt, ich bin Seemann von Beruf. Das hört man heute so selten, zumindest hier bei uns im Binnenland. Richtig, ja. Ja. Du wohnst wahrscheinlich an der Küste irgendwo? Nee, ich wohne in Krefeld. Du wohnst in Krefeld? Richtig. Na, umso ungewöhnlicher. Ja, genau. Ein Seemann aus Krefeld. Ja. Das ist ja toll. Ja, okay, erzähl mal weiter. Und zwar ist das Problem bei mir, halt eine Beziehung und Beruf halt in einem zu bringen. Also du machst eine Ausbildung als Mechaniker, oder was war das? Genau, als Schiffsmechaniker. Schiffsmechaniker. Und rufst du gerade von einem Schiff aus an, oder? Nee, ich hab gerade Urlaub. Hast du Urlaub. Und bist aber auf hoher See sonst? Genau. Wie viele Wochen oder Monate im Jahr? Immer? Ich bin circa am Stück 4 bis 6 Monate auf See. Oh ja, das ist natürlich lang. Und wie lang ist dann der Heimaturlaub? Das ist circa 3 Monate. Das ist ja auch ganz schön. Genau. Ja. So, und das ist aber schwierig, unter einen Hut zu bringen mit einer Beziehung. Genau. Und zwar, also vorher war für mich das eigentlich nicht so das Problem. Ganz am Anfang, wo ich die Ausbildung angefangen hatte, war ich auch in einer Beziehung, ist dann auch dadurch auch kaputt gegangen, obwohl ich erst nur dann 3 Monate auf See war. Aber das war für mich dann nicht so das Problem. Weil die Gefühle halt auch, es war zwar ein Gefühle da, aber nicht so, dass ich sagen könnte, das ist jetzt so schwer, dass ich ohne diese Person halt nicht leben kann. Und jetzt, ich bin jetzt im 3. Lehrjahr und letztes Jahr im Oktober bin ich halt mit meiner damaligen Freundin zusammengekommen. Die aus Krefeld kommt? Aus Aachen. Aus der Umgebung, okay. Genau. Und da war es also so auch schon problematischer, weil meine Schule ist in Rostock. Und dann war es auch mehr immer nur Wochenende. Und halt dann in meinem Urlaub, dass ich dann, bevor ich noch auf See gegangen bin, auch oder auch Weihnachtsferien, 2 Wochen war ich dann auch komplett da. Und sie hat selber auch viele Probleme. Also sie ist auch Borderlinerin und hat 3 Kinder. Also seelische Erkrankung, muss ich immer dazu sagen, dass dieser Begriff fällt in der letzten Zeit sehr oft. Borderline ist eine seelische, ein Erkrankungsbild. Ja. Und das hat sie wohl auch schon länger, das hat sie mir auch gesagt gehabt. Und sie hatte damals auch immer gesagt, wenn sie merkt, dass mich das runterzieht, wird sie die Beziehung auch beenden, obwohl sie auch sagt, dass sie hat immer nach einem Mann gesucht, der genauso ist wie ich. Also ich bin ihr Traummann. Ja, hört man ja gerne. Genau. Ja. Ja, das Problem war jetzt nachher nur, wo ich auf See war. Wir haben immer telefoniert, ich habe sie immer am Wochenende angerufen, weil anders ging das halt nicht, weil das uns alles zu teuer war. Achso, da gibt nichts, Flatrates und sowas, ne? Wenn man auf hoher See ist. Ja, das ist dann nur halt höherer Satellit und ich hatte eine Karte kaufen für $45 und dann kann ich gerade mal 55 Minuten mit telefonieren. Kann man denn von See aus Internet machen? Geht das? Ja, das ging auch, aber wo wir dann nachher einen neuen Kapitän bekommen haben, hat er da irgendwas verstellt und dann ging es nicht mehr. Achso. Übrigens zwischendurch mal gefragt, was ist das für ein Schiff, mit dem du unterwegs bist? Containerschiff. Ah ja, ein deutsches? Ja, genau. Und wohin geht so die Reise immer oder ist das immer unterschiedlich? Das ist immer unterschiedlich. Also jetzt war ich halt unterwegs halt in Europa und dann nachher Asien, so also Richtung Singapur und China. Hört sich sehr, sehr exotisch für mich an. Wie viel Männerbesatzung oder Menschenbesatzung sind auf so einem Containerschiff? Also wir waren jetzt auf dem letzten Schiff 21 Leute. Mehr nicht? Nee. Das reicht aus, um so einen großen Pott zu fahren? Ja. Wie ist so, wir kommen gleich auf dein Grundthema zurück, aber lass mich noch ein paar Fragen stellen. Wie ist so die Stimmung? Und sind das nur Männer oder sind da auch Frauen bei? Da sind selten, aber es sind ab und zu auch Frauen bei. Okay, wie ist so die Stimmung, wenn man so lange so auf so engem Raum zusammen, also eng ist es nicht, aber immerhin doch auf einem begrenzten Raum zusammenlebt und durch ferne Meere schippert? Ja, eigentlich ist die Stimmung eigentlich super. Also ich komme super mit der Crew klar. Ja. Besser eigentlich mit den, also ich fahre eigentlich hauptsächlich mit Filipinos und dann mit Europäern und ich komme eigentlich noch besser mit den Filipinos klar als mit den Europäern. Was macht man in seiner Freizeit auf so einem Containerschiff, wenn man durch die Weltmeere fährt? Also wir haben einen Fitnessraum, das ist meistens auch mal bei uns mit dem Schiff drin, ein Swimmingpool, Tischtennis. Können wir auch spielen oder halt auch DVDs gucken oder so zusammensitzen. Ah, Swimmingpool auch, das ist ja schon nobel. Ja, also ist nur ein ganz kleiner, aber... Aber immerhin, man kann das... Genau. Legen diese Schiffe auch mal irgendwo an, dass man mal ein bisschen eine Tour durch eine Hafenstadt machen kann, oder geht das nicht? Wir legen definitiv ja immer an. Also ich fahre immer nur von Hafen zu Hafen mit den Containern. Achso, aber nur wegen der... Also das wird da angelegt, wo die Container abgeladen werden müssen. Genau. Also genau. Und kannst du dann, du bist Mechaniker, hast ja mit den Containern direkt nichts zu tun. Kannst du dann so ein paar Stunden an Land gehen? Ja, je nachdem. Also wir haben natürlich auch die Gangway, dass wir dann halt auch Gangway-Wache machen müssen und so. Und wenn wir dann gerade keine Schicht haben dann und das Schiff auch länger anliegt, dann haben wir auch die Möglichkeit an Land zu gehen, ja. Macht dir dein Beruf richtig Spaß? Ja, das ist dann wieder die andere Sache. Also einerseits sage ich ja und andererseits sage ich, ich habe gemerkt, jetzt auch vor allen Dingen im dritten Jahr, wo ich sie auch kennengelernt habe, mit ihr zusammen war, ich habe auch noch nie für so einen Menschen so viel empfunden wie für sie. Und schon wo ich aufs Schiff gegangen bin, ich habe sie so dermaßen vermisst, ich wollte einfach nur noch nach Hause, also ich habe mich dann nicht mehr wohl gefühlt. Also ist der große Wermutstropfen jetzt diese Geschichte mit deiner Freundin, dass du von ihr getrennt bist? Wenn man das jetzt weglassen würde, dann würde dir der Beruf schon große Freude machen. Nein, weil ich einfach zu lange von ihr getrennt bin. Ah, kannst du gar nicht so denken, das Gefühl. Nein. Ja. Wie lange musst du noch, dann bist du fertig bis mit der Lehre? Normalerweise wäre das April, jetzt bin ich aber krankgeschrieben und wenn ich Pech habe, muss ich ein halbes Jahr verlängern. Oh, weswegen bist du krankgeschrieben? Was Schlimmes? Ja, ich habe mir meine Strecksehne am Zeigefinger habe ich mir durchtrennt. Ah ja. Ja, also ich frage doch nochmal, wenn es diese Problematik mit der Freundin nicht gäbe, versuch das mal im Kopf mal ganz rauszuschieben, wenn du deine Freundin nicht hättest, wäre es dann ja, dein Traumberuf? Ja, hätte ich sie damals nicht kennengelernt, wäre ich jetzt noch zur See gefahren. Aber es ist einfach nur, weil zu dem Zeitpunkt als Single habe ich gar nichts vermisst. Zu Hause. Aber du fährst ja auch normalerweise noch zu schon. Ich bin normalerweise Familienmensch. Also ich achte auch schon sehr, sehr viel auf Kontakt mit meiner Schwester und mit meinen Eltern. Also das geht mir auch über alles. Moment, das war gerade ein komischer Satz. Du sagst, wenn ich sie nicht kennengelernt hätte, würde ich jetzt noch zur See fahren. Aber du fährst doch. Du bist doch nur krankgeschrieben gerade. Ja, das schon. Aber ich bin halt wirklich mit meinen Gedanken einfach so, dass ich mit dem Beruf auf jeden Fall aufhöre. Ah, verstehe. Das ist natürlich schon eine harte Entscheidung da, ne? Wenn man sich zu so etwas macht. Warum bist du überhaupt auf die Idee gekommen, als Krefelder dich für diesen Beruf zu interessieren? Das ist einfach, ich bin damals halt arbeitslos geworden und in dem Beruf konnte ich dann auch nachher, habe ich gesagt, das hat keine Perspektive für die Zukunft. Und meine Eltern hatten damals auch ein Segel- und Bootsbedarfgeschäft. Ach so. Deswegen war ich ja so oder so irgendwo. Ach so, verstehe. So ein bisschen mit dem Element Wasser warst du schon vertraut. Genau. Ja. Mensch, Mike, es ist wirklich sehr schwierig. Ja. Einerseits darf man vielleicht auch nicht wegen einer vorübergehenden emotionalen Einbindung, sage ich jetzt mal so, vielleicht seinen Beruf an den Nagel hängen. Andererseits ist das natürlich eine gewichtige Erfahrung, die du gerade machst und die du immer wieder machen würdest, wenn du dauerhaft zur See fährst. Ja. Das natürlich immer, auch wenn es mal eine andere Frau wäre, die nicht gerade erfreut wäre, wenn du so viele Monate im Jahr überhaupt nicht da bist. Richtig, und ich habe auch selber auch für mich gemerkt, wo ich jetzt auf See war, dass ich sie und die Kinder so dermaßen vermisst habe, dass ich eigentlich nur noch nach Hause wollte. So, was also ich dir... Das war für mich selber nachher jetzt auch eine Qual. Ja, aber, das, was ich dir jetzt wirklich dringend raten würde, aber super, super dringend, dass du diese Lehre zu Ende machst. Ja, das mache ich definitiv. Ja, weil das finde ich gut. Das hab ich von vornherein gesagt, weil das sind jetzt nur noch ein paar Monate und das schmeiße ich auch nicht weg. Nein, das darfst du auch nicht machen. Denn wer weiß, vielleicht in ein paar Jahren siehst du die Sache wieder anders und dann bist du froh, wenn du das Ding in der Tasche hast und fährst dann vielleicht wieder zu See. Kann ja sein, weiß ich nicht. Ja, ich meine, dann, bitte? Mein Problem ist jetzt einfach nur, sie hat sich jetzt von mir getrennt, während ich auf See war, sagt aber auch, dass sie mich noch über alles liebt und der Trennungsgrund war einfach nur, sie hat mit ihrem Ex-Freund geschlafen. Und das ist auch der Vater der zwei von den drei Kindern. Ich meine, ich bin gerade auch ein bisschen skeptisch, wenn sie diese seelische Erkrankung hat, ist es für sie besonders schwer, die Situation. Und für dich ist es auch besonders schwer. Ja. Wenn sie eine rundherum seelisch gesunde Frau wäre das vielleicht noch was anderes. Ja. Wir hatten uns jetzt letztes Wochenende haben wir uns getroffen. Und wir haben also einmal am Freitag und am Sonntag haben wir uns getroffen. Am Freitag haben wir uns ganz zum Schluss einmal geküsst. Und Samstag sind wir wieder weggegangen und da hatte sie auch das Gefühl gehabt, mich küssen zu wollen, hat sich dann aber irgendwo zurückgehalten. Ja. Ich mich irgendwo teilweise auch und einmal wollte ich sie dann auch wieder küssen, hat sie den Kopf weggedreht und sie dachte nachher, dass sie nicht gut für mich wäre. Also sie liebt mich, sie hat das Gefühl, dass sie mich auch zu sehr liebt. Verzeihst du ihr das, dass sie mit ihrem Ex gepennt hat? Ja. Okay. Das weiß sie auch. Also, dann würde ich, wenn du sagst, dass du diese Frau so sehr liebst, und sie dich offensichtlich auch, würde ich schon an deiner Stelle versuchen, alles Mögliche zu tun. Du bist jetzt hier, du hast die Chance dazu, das wieder einzurenken. Parallel dazu. Ich bin ja auch dabei. Also ich habe jetzt auch, sie hat immer die Scheu, auch zur Therapie zu gehen. Sie hat sich jetzt zwar auch einmal, wo ich auf See war, angemeldet, konnte den Termin bei dem Psychologen aber nicht wahrnehmen, durch ihre Kinder, weil sie keinen für die Kinder gehabt hatte. Ja, aber das lässt sich organisieren. Das muss sie machen. Ja, das habe ich mit ihr am Wochenende auch nochmal besprochen, dass sie läuft immer jetzt seit jahrelang davon weg. Genau, ihr könnt ja einen Deal machen. Der Deal sieht folgendermaßen aus. Sie erträgt, dass du deine Lehre zu Ende machst und dann nochmal sehr lange auf See sein wirst. Ja, das nächste Mal wird jetzt allerhöchstens noch 3 Monate mehr, länger wird das nicht mehr sein. Genau. Dafür sagst du aber, dass du danach zurückkommst aus Binnenland nach Krefeld. Ja. Das schmeißt du in die Waagschale. Ja. Und dafür muss sie eine Therapie machen. Und das wäre doch eine gute Voraussetzung, dass ihr beide dann wieder oder dass ihr richtig zusammenkommt. Sie muss auch etwas machen. Ja, ich habe jetzt so mit ihr gesprochen und habe gesagt, na gut, wenn du da selber nicht anrufst, ich weiß, dass du das eigentlich machen willst, aber wieder davon wegläufst, da habe ich heute auch einen Termin gemacht. Mit ihrem Einverständnis aber. Und jetzt bin ich einfach nur darauf gespannt, halt so nächste Woche ist der Termin schon. Also das ist genau. Ich war auch sehr verwundert, dass das sehr schnell ging. Das muss sie machen. Sie muss es machen. Sonst. Ich habe auch gesagt, dass ich sie da absolut in allen Sachen unterstütze. Ja. Dass ich auch halt. Also ich finde, die Sache ist, alles in allem ist auf eine gute Schiene gesetzt bei dir. Jetzt hoffe ich sehr, dass sie euch wieder berappelt, dass sie ihre Therapie macht. Dass du erfolgreich deine Lehre abschließt und dann danach auch irgendwas nach deinem Geschmack hier in der Gegend findest an Arbeit. Ja, für mich ist das so oder so. Für mich ist das jetzt ziemlich egal, was ich mache. Hauptsache ich weiß, abends komme ich nach Hause zu meiner Familie. Ne? Ja, gut, das ist wirklich ein Satz, dass du erstmal nicht auf See fahren darfst. Also danach, nach dem Abschluss. Ja. Lieber Mike, alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke. Erfolgreichen Abschluss deiner Lehrzeit. Und vor allen Dingen viel Glück in deiner Liebesbeziehung. Das wünsche ich dir wirklich. Also so vom Gefühl her denke ich mal schon, dass das der richtige Weg ist, oder? Ja, glaube ich auch. Also, ja, so wie wir es gerade, finde ich auch, so wie wir es gerade besprochen haben, finde ich das auch einen guten Weg. Mach mal so. Okay. Gut. Alles Gute. Danke. Mein Lieber, tschüss. Tschüss. So, Freunde, ich möchte euch hinweisen schon mal heute, ich habe es am Freitag ja schon gemacht, da hinweisen auf unser Thema am Mittwoch. Am Mittwoch heißt unser Thema brutale Frauen. Und da möchte ich gerne mit Zuhörern und Zuhörerinnen, mit Leuten sprechen, die extreme Erfahrungen mit gewalttätigen Frauen gemacht haben, also mit Müttern, mit Ehefrauen, mit Freundinnen und natürlich auch sehr gerne, wenn sich da jemand findet, mit einer Frau, die mal gewalttätig war und dieses aber im Nachhinein zutiefst bereut und sich distanziert von dem, was sie getan hat. Also das Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt brutale Frauen und ihr könnt euch sehr gerne schon anmelden unter domian@wdr.de. So, wir haben 1.40 Uhr und 30 Sekunden und hier ist Chan und Chan ist 24. Guten Morgen. Guten Morgen Domian, hi, grüß dich. Hallo Chan, um was geht's? Bin ein bisschen aufgeregt. Egal. Und auch durch den Wind. Geht bei mir darum, dass ich selbstständig war im Investmentbanking. Ja. Und vor knapp 3 Monaten endgültig meine Firma schließen musste, weil ich von Investoren knapp 12 Millionen in Sand gesetzt habe. An der Börse. 12 Millionen in Sand gesetzt hast? Richtig. Und deshalb, das habe ich akustisch, deshalb musstest du vor ein paar Monaten? Meine Firma schließen. Deine Firma schließen, naja. Genau, also fangen wir mal von vorne an. Es war so, dass ich meine Elektrikerausbildung zu Ende gemacht habe. Mhm. Dann erstmal ein halbes Jahr arbeitslos war und in ein Callcenter vermittelt wurde, wo sie Aktien am Telefon verkaufen. Mhm. Da habe ich innerhalb so, ja, 8 bis 12 Monaten, also in einem knappen Jahr, ganz einfach gemerkt, dass ich richtig gut verkaufe, habe da auch schon sehr gut verdient, also zwischen 10.000 und 15.000 Euro die Woche waren normal. Boah. Habe dann angefangen, mich erstmal nebenbei selbstständig zu machen und es lief so gut, dass ich dann den Job auch gekündigt habe und sofort mit Freunden erstmal selbst gestartet habe. Das ist ja eine wahnsinnige Karriere. Das ist total wahnsinnig. Für dein Alter und für die Ausbildung, du hast ja in dem Bereich gar keine Ausbildung gehabt. Nee, hatte ich gar nicht. Ist ja Wahnsinn. Dazu muss ich sagen, ich war auf dem Gymnasium und hatte eigentlich früher schon immer so das Ziel, Broker zu werden. Mhm. Bin aber in der 8. Klasse auf die Realschule gewechselt, womit dann das Ziel für mich in ungreifbare Ferne gerückt ist. Ja. Das hat sich irgendwie schicksalshaft wiedergefunden, als ich in dem Callcenter ankam. Mhm. Hab im ersten Monat schon einen Umsatz von knapp 50.000 Euro gehabt, was sehr gut ist. Und es war wirklich wie Teufelswerk, nachdem ich mich dann selbstständig gemacht hatte, ist es angelaufen mit 50.000 im Monat Provision, alleine Provision. Das waren 3,5% von dem, was wir umgesetzt haben. Aber dann bist du einer von denen, die den Leuten so diese luftigen Papiere aufgeschwatzt haben? Sagen wir so. Muss man sagen, oder? Im Grunde schon. Wusstest du das, dass das windig war? Mir war es nicht so bewusst. Manche Bankmanager sagen das ja, dass sie selbst gar nicht kapiert haben, was sie da verkaufen. Doch. Also das kapiert man ganz schnell. Ah, ja. Also da braucht sich keiner irgendwas vorzumachen. Also dir war klar, du verkaufst etwas Hochrisikoreiches. Sagen wir so. Also an der Börse ist es so, du investierst 100%. Hast die Gewinnmöglichkeit auf 1000%, kannst aber nur 100% verlieren. Mhm. Und das ist etwas, wo ich immer zu sagen pflege, wo der Teufel dich wirklich packt. Mhm. Ja, und wo man auch so leichtsinnig wird, dass wenn man Investoren hat, die zum Beispiel jetzt diese Summe von 12 Millionen Euro investieren, ja, und man eigentlich zu dem Punkt, wo man verkaufen sollte, nicht verkauft, weil man meint, man wäre das Mega-Ass und in 2 Tagen sind sie noch höher, die Aktien, man macht noch mehr Gewinn. Also es ist ein Trugschluss. Hast du denen das nur einmal verkauft oder hast du die auch weiter beraten? Also ich habe immer beraten. Mhm. Das heißt, wir sind vorrangig erstmal durch Kaltakquise am Telefon auf Leute gestoßen, die Geld hatten und nicht mehr arbeiten mussten. Da hatten wir auch gut Glück, ja, und haben diese Kunden als Stammkunden behalten und sind dann natürlich auch auf Messen, auf entsprechende Veranstaltungen von Banken und so weiter. Machst du dir im Nachhinein Vorwürfe, dass du die Leute nicht früh genug gewarnt hast zu verkaufen? Sagen wir mal so, ich mache mir Vorwürfe, dass ich 12 Millionen Euro in Sand gesetzt habe und jetzt wahrscheinlich die Privatinsolvenz eingehe. Gut, das ist dein privates Schicksal. Ich meine, das ist bezogen auf die anderen Leute. Das meine ich ja. Sie werden ihr Geld nie zurückbekommen und das ist was mich auch wurmt, weil ich das nicht korrekt finde im Grunde. Okay. So bin ich nicht erzogen worden. Sind das denn vorwiegend, du hast es gerade sogar, also waren das vorwiegend wirklich reiche Leute, denen das eigentlich gar nicht so weh tut? Oder waren es auch Leute dabei, deren Existenz so wie deine jetzt kaputt ist? Nee, das lohnt sich gar nicht. Also wenn jemand 1.000 Euro anlegt und man bekommt 3,5% und muss dafür, was weiß ich, sagen wir mal, insgesamt 20 Arbeitsstunden aufwenden für 350 Euro, lohnt sich das nicht. Also wir haben... Nee, hab ich generell die, du hast mich missverstanden. Die ja. Leute, die das Geld bei dir verloren haben, sind das eher reiche Leute oder Leute... Es waren reichere. Also reichere. Bei uns hat das Investment ab 100.000 Euro angefangen. Achso, das sind also Leute, die jetzt nicht gerade am Hungertuch nagen. Nee, also im Gegenteil. Im Gegenteil. Also der aber, den es richtig getroffen hat, das bist du. Das bin ich im Grunde, ja. Da ist auch wieder diese Übermütigkeit rausgekommen. Normalerweise, also ich habe eine Holding gehabt, am Ende mit mehreren Limiteds, die über die ganze Welt verteilt waren, Isle of Man, Bermudas und so weiter. Was heißt Limiteds? Limited ist eine Firmenform, die ihren Ursprung in England hat und hier praktisch nicht versteuert wird. Das heißt, wenn ich Gewinne mache, versteuere ich die in England zu 1%, wo ich hier fast 40% abgeben würde. Ne? Verstehe. Deswegen auch die Limited und aus dem Grund heraus, dass ich zu der Zeit der Firmengründung ganz einfach billig eine Firma gründen wollte. Das hat mich knappe 1.500 Euro gekostet. Wie viel Vermögen hast du, wie viele Jahre hast du das gemacht? Ich habe 3,5 Jahre gemacht. 3,5 Jahre. Wie viel Vermögen hast du da für dich angeschaufelt? Also ich habe auf großem Fuß gelebt. Das heißt, ich habe für meine Eltern, die in der Türkei leben, zum Beispiel ein Haus gebaut und ein Auto gekauft. Das kann denen auch keiner mehr wegnehmen. Hatte mir selbst ein Haus gebaut, mehrere Autos gekauft, war auch immer jemand, der gerne geschenkt hat. Ja. Das heißt, es ging so weit, dass ich irgendwelchen Liebeleien einfach mal ein Auto geschenkt habe und so Geschichten. Ja. Ging auch so weit, dass wir mit Cirrus Airlines, ist eine relativ bekannte Fluglinie mit Privatjets, dass wir einfach mal am Wochenende nach Paris frühstücken geflogen sind für 30.000 Euro. Wahnsinn. Wie viel hattest du da auf dem Konto so in der Zeit, in der besten Zeit? In der besten Zeit waren es so 15, 20 Millionen Euro, also in dem Dreh. Ja, und dieses Geld ist radikal alles weg? Dieses Geld ist radikal alles weg. Hast du nicht irgendwas zur Seite gelegt oder irgendwie noch ein kleines klassisches Sparbuch vielleicht angelegt? Nee, gar nicht. Ärgerst du dich darüber? Im Grunde schon. Also alleine, wenn ich mir jetzt 10.000 Euro nur zur Seite gelegt hätte, würde mir das momentan sehr, sehr helfen. Absolut, um ehrlich zu sein. Aber mein Haus ist... Kann man sagen, dass die... du hast gerade von einem Rausch gesprochen, dass man in so einer Gier, einem Rausch der Gier ist, dass man gar nicht mehr an Verlieren denkt. Dazu muss ich beschreiben, ich bin... Türke, wie du ja hörst, ja. Und Sohn von klassischen Gastarbeitern. Das heißt, meine Eltern, meine vier Brüder und ich haben in zwei Zimmern gewohnt und immer gespart und nur Reis gegessen. Ja, verstehe. Ja, also ich bin sehr, sehr bescheiden aufgewachsen und habe dann Blut geleckt, das erste Jahr in diesem Callcenter, in dem ich gearbeitet habe. Und dadurch, dass man dann auch in Kreise kommt, wo eine gewisse Droge konsumiert wird, die einem suggeriert, dass man sowieso größer ist als King Kong. Wir sprechen von Kokain? Genau, richtig. Ja. Also damit hast du auch Erfahrungen dann gemacht? Ja, also ich habe jetzt im letzten Jahr, ich habe nach dem Konkurs von heute auf morgen aufgehört, was mir heute auch noch zu schaffen macht ein bisschen, aber ich will es durchhalten, ganz einfach, weil mich das alles dahin geritten hat. Wann war genau der Konkurs? Der Konkurs war vor 3 Monaten. Vor 3 Monaten, ja. Also sprich Ende Juli habe ich die Firma aufgelöst sozusagen. Ja. Wie lebst du jetzt? Ich habe eine Einzimmerwohnung, 34 Quadratmeter. Eingerichtet mit IKEA-Möbeln, worüber ich mich früher lustig gemacht habe, was ich jetzt auch nicht mehr verstehe, und verdiene knappe 1.000 Euro netto im Monat in einem Callcenter wieder. Ach, du bist jetzt wieder im Callcenter. Genau. Hast du Privatinsolvenz angemeldet? Ich, also mein Problem ist, da war auch wieder die Übermütigkeit zu spüren, eigentlich hätte ich nur mit dem Firmenguthaben, also mit dem Firmengeld gehaftet, ja. Aber meine Verträge habe ich immer so verkauft, auch den Investoren gegenüber, das sollte ihr Geld verloren gehen, ich sogar mit meinem Privatvermögen. Ach du. Ja, einfach um den Leuten irgendwo ein Verkaufsargument zu geben. Verstehe, das hört sich natürlich gut an. Klar. Ich meine, jemand, der 1 Million investiert, dem muss man vorspielen, dass man 100 Millionen hat, damit er einem überhaupt 1 Million anvertraut. Also ich bin da in der Hinsicht ein sehr guter Schauspieler gewesen. Das kann ich mir gut vorstellen. Du wirst ein guter Bluffer gewesen sein und ein guter Verkäufer. Ne? Also wenn man das so weit geschafft hat, so hoch zu gehen und jetzt wieder ab, das ist mir völlig klar. Was wirfst du dir vor? Ich werfe mir vor, dass die Leute erstens ihr Geld niemals zurückbekommen werden. Also da sind schon moralische Bedenken, dass du auch mit anderen Leuten, auch wenn es reiche Leute waren, das ist ja egal, eigentlich nicht redlich umgegangen bist. Richtig, dass ich da praktisch unverantwortlich gehandelt habe. Ich bin so erzogen worden, dass man seine Schulden bezahlt, deswegen habe ich da ein sehr großes Problem mit. Ja, ja, und was deine eigene Person betrifft, ja genau, sicherlich. Ja, also sagen wir mal so, es ist schwer, das im Monat zu verdienen, was man früher am Tag für Koks ausgegeben hat. Hm. Wie viel hast du am Tag für Koks ausgegeben? Zwischen 1.000 und 2.000 Euro. Ja, ja. Ich habe es am Ende nicht mehr durch die Nase gezogen, wie gesagt, sondern aufgekocht und geraucht als Crack sozusagen. Mhm. Also war richtig drin. Die moralischen Bedenken, also mit dem Geld der anderen Leute so umgegangen zu sein, genau, dann das eigene Leben quasi wieder kaputtgeschlagen zu haben, was man sich aufgebaut hatte. Welche moralischen Bedenken sind noch da oder Gewissensbisse? Gewissensbisse sind, dass ich meinen Eltern noch nicht gesagt habe und dass ich die beiden, die nur eine Rente in der Türkei beziehen, praktisch auch mit versorgt habe, inklusive allen Tanten und Onkels. Oh, ja. Ja, ja. Die wissen alle noch nichts. Die wissen alle noch nichts in der Türkei. Hier in Deutschland vor einigen Freunden halte ich die Fassade auch noch aufrecht. Ja, aber da musst du soweit es geht. Da musst du jetzt ran. Das ist jetzt dein nächstes Ding. Da musst du jetzt klar Tisch und machen. Ich frage mich jetzt natürlich, ob ich mir, ich meine, ich habe einen Bekanntenkreis, wo ich mir jetzt locker 500.000 Euro leihen könnte und das Ding auch wieder irgendwie zu Geld machen könnte. Also ich habe halt die Utopie irgendwie, dass ich es wieder raushauen könnte. Mhm. Ja. Und müsste aber eigentlich ehrlich zu mir sagen, dass ich jetzt erstmal kleine Brötchen backen sollte, bis ich schuldenfrei bin, um dann wieder ohne Lasten in ein neues Leben zu starten. Würde ich dir genauso auch sagen. Denn du scheinst ja wirklich schon auch ein sehr talentierter Kerl zu sein. Und setze deine Talente für ordentliche Sachen ein. Mhm. Und wenn du es so machst, wie du es gerade selbst beschrieben hast, finde ich das ein super Weg. Wenn du dann irgendwann richtig von null anfängst in irgendeinem Geschäft, wahrscheinlich kannst du jedes Geschäft betreiben mit dem Talent und fängst solide an, wenn die Gewinne auch nicht so hoch sind am Anfang, ist das sicher der richtigere Weg. Vielleicht ist es auch eine große Chance für dein Leben. Ja, denke ich auch. Ja, vielleicht. Das nur geblendet war von allem. Ja, das ist ja eine irre Erfahrung, die du gemacht hast. Wer hat das schon in deinem Alter? Du bist 24, das ist ja spektakulär. Wenn du jetzt wieder, wenn die da 500.000 Euro da leist, wer weiß, in welche furchtbaren Strudel du dann hineingerätst. Richtig, ja. Und es alles nur noch schlimmer machst und dein persönliches Schuldenkonto für deine Person noch größer wird. Ja. Und dann, ich meine, du hast deinen Eltern ja schon etwas so Gutes getan, du hast denen ein Haus geschenkt. Das ist ja schon mal eine tolle Sache. Sie haben ihre Rente, sie verarmen nicht. Ja, da ist halt immer, also ich bin der Älteste. Mhm. Und da liegen die Hoffnungen, also besonders bei uns im Orient, immer ganz stark auf dem Ältesten. Verstehe. Verstehst du? Und aber trotzdem darfst du nicht lügen jetzt. Richtig. Da musst du es ihnen sagen. Und das ist was mir sehr zu schaffen macht. Dass ich ständig lügen muss, von wegen das Geld kommt. Ich habe jetzt auch die letzten Monate 500 Euro rübergeschickt. Mhm. Was denen wenig vorkam natürlich, aber was für mich Vermögen ist. Ja, ich verstehe. Nee, Can, jetzt musst du den Mut zur Wahrheit finden. Richtig. Das musst du machen. Und dann glaube ich, dass du dich auch selbst besser fühlst und das allmählich dann auch wieder bergauf geht. Und wenn du 30 bist, wer weiß, welche Erfolge du dann haben wirst. Ja, ich denke halt immer, wenn man es bis 30 nicht geschafft hat, reißt man es nicht mehr als Mann. Kann man auch nicht so sagen. Kenne ich auch andere Fälle. Also kann man nicht so sagen. Lieber Can, meine Zeit läuft. Ja, okay. Hat mich sehr gefreut, dich kennengelernt zu haben. Mich auch. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg mit deiner Sendung. Dankeschön. Ich sehr. Und sei schönen Abend wünsche ich sei ein ehrlicher Typ. Ich glaube, du im Grunde deines Herzens bist du das auch. Ja, glaube ich auch. Ja, definitiv. Alles Gute. Alles klar. Tschüss. Danke dir. Ja, tschüss. Ciao. Alina, 20 Jahre, guten Morgen. Hallo. Alina, schön, dass du da bist. Ja. Ja, um was geht's denn? Also ich bin 20 und ich habe ein Verhältnis mit einem verheirateten Mann. Wie lange schon? 58. Seit knapp anderthalb Jahren. Anderthalb Jahre? Der ist 58? Ja. Wow. Da ging's dir vielleicht noch ein bisschen älter? Hab mir es nicht mutwillig ausgesucht. Mensch, seit anderthalb Jahren, da warst du 18,5, du ihn kennengelernt hast. Wo hast du ihn kennengelernt? Also ich bin auf einem Gymnasium. Ist aber nicht dein Rektor. Nein, er ist Anwalt und das war in der Rechtskunde AG bei uns an der Schule. Aha. Da hatte er 2 Stunden einen Vortrag gehalten. Ja. Und ich habe mich nachher mit ihm unterhalten, dass mich das Ganze wahnsinnig interessiert und dass ich später gerne Jura studieren möchte. Und er hat mir halt angeboten, weil er halt gemerkt hat, dass ich mich wirklich dafür interessiere, hat er mir ein Praktikum bei sich. Der Schlingel. Ja, ja, von wegen Praktikum und so. Ja. So bindet man die kleine süße Maus an sich, ne? Indem man ein Praktikum anbietet. So ähnlich war das. Warst du denn am Anfang auch gleich begeistert von ihm? Ja, sein ganzes Auftreten hat mich wahnsinnig interessiert und okay, das ist das eine, dass man jemanden bewundert, der ist selbstbewusst und der weiß viel, hat viel Erfahrung. Fandst du ihn noch scharf? Ja, irgendwie schon, wo ehrlich? Ich ihn dann so in seiner Kanzlei gesehen habe. Okay. Als du ihn zum ersten Mal nackt gesehen hast, auch noch? Ja, irgendwie schon. Ja, ich meine es jetzt nicht despektierlich, ich frage ja nur so. Nein. Also ich frage es deshalb, weil man kann natürlich wirklich begeistert sein von jemandem aufgrund seiner Stellung und seiner Aura und was er geleistet hat. Aber das ist ja noch ein anderes Fasziniertsein, als was so eine erotische Faszination ausmacht. Ich weiß gar nicht, ich habe das, alles ist einfach so passiert und ich kann das gar nicht beschreiben. Also es ist einfach, ich habe das Praktikum da bei ihm gemacht und das war einfach irgendwie, an Mittag waren wir dann Mittagessen zusammen und haben uns einfach so auch mal privat unterhalten und er ist ja verheiratet und er hat auch 2 Kinder. Mhm. Die wahrscheinlich in deinem Alter so sind? 24 und 30. Ja, ein bisschen älter und so, ja. Wie ist es denn jetzt im Moment? Ja, wir treffen uns so ab und zu, also ganz unregelmäßig und ja, also so langsam merke ich, dass mich das Ganze doch ganz schön wurmt und ich das Ganze gar nicht mehr so locker sehe wie am Anfang. Hm. Und ich mich schon ganz schön in ihn verliebt habe. Und er aber von Anfang an gleich gesagt hat, wo das so eigentlich losging, sage ich mal, mit uns, er wird sich niemals von seiner Frau trennen. Ach, das hat er gleich mit offenen Karten gesagt. Gespielt. Hm. Ja. Was ja immer okay ist und gut, dass er das so gemacht hat. Ja, und dann dachte ich erst, ach, klar, da kommst du mit klar und weiß ich nicht, denn ja, das macht mich einfach fertig. Und weil er, ich bin immer erreichbar für ihn, aber ich kann ihn nicht erreichen. Ist wahrscheinlich also, auch eine komplett geheime Affäre, die ihr da habt, ne? Ja. Weiß so keiner? Nein. Auch in seinem Büro weiß das keiner? Gar keiner. Niemand? Niemand. Wenn ihr euch trefft, wo trefft ihr euch? In einem Hotel. Ach, du lieber Gott. Ja. Der kommt auch nicht zu dir? Nein. Wohnst du noch zu Hause oder hast du eine eigene Wohnung? Hallo? Hallo? Was ist jetzt passiert? Jetzt ist Alina plötzlich weg. Das sind hier Sachen mit unserer Technik. Mitten im Gespräch, in einem schönen Gespräch, kracht unser PC weg. Und meine armen, engagierten Kollegen sitzen im Hintergrund. Ich guck mal hier rüber. Hallo. Und die sind am Tisch. Alina, da bist du ja wieder. Ja. Ah, das haben die Kollegen aber schön schnell hingekriegt. Kompliment an unsere Kollegen hier im Hintergrund. Ja. Moment, wo waren wir stehen geblieben? Wir waren stehen geblieben. Immer im Hotel trefft ihr euch? Ja. Nie bei dir zu Hause? Nein. Wohnst du doch zu Hause bei dir? Ja. Also wohnst du noch bei deinen Eltern? Oder hast du eine eigene Wohnung? Sicher. Nee, bei meinen Eltern. Also das kommt überhaupt nicht in Frage. Die wissen das auch nicht. Die wissen das nicht. Also ist ja klar, dass sie es nicht wissen. Also ist das ein reines Sextreffen immer? Ja. Absolut. Oh, das geht nicht, Alina. Das geht nicht. Und wenn du auch noch in den Karl verliebt bist, ist das ja fast schon sehr diskriminierend und demütigend. Dass ihr euch dann nur im Hotel trifft, um zu vögeln. Ich merke auch, dass mich das innerlich so zerreißt, das Ganze. Mhm. Und ich erhoffe mir einfach jedes Mal, wenn wir uns treffen und miteinander schlafen, dass er sich das doch vielleicht anders nein. und sich für mich entscheidet. Vergiss es. Wenn er das 1,5 Jahre nicht getan hat, wird er es nicht tun. Und wenn er von Anfang an gesagt hat, hier, das ist, ich verlasse meine Frau nicht dafür und so weiter, dann wird er es nicht tun. Du bist du bist wahrscheinlich attraktiv, du bist eine junge, attraktive Frau, ein tolles Sexobjekt für den, das er umsonst haben kann. Ja. Ich sag's dir so krass und klar. Aber es ist immer dieser Gedanke, wenn er mich anruft und sagt, wollen wir uns treffen, dann denke ich immer wieder, wie naiv von mir eigentlich. Ja, finde ich auch. Nee, weißt du, was naiv ist? Dass du jetzt immer noch denkst, dass der sich eventuell umentscheiden könnte. Der Zug ist weg. Das hätte vielleicht ganz am Anfang passieren können, aber jetzt nicht mehr. Vorbei. Ja. Hör es auf. Du tust dir nichts Gutes damit. Der hat seinen Spaß, der kommt auf seine Kosten. Wer weiß, vielleicht hat er noch ein paar andere Mädels in deinem Alter irgendwo, von denen du gar nichts weißt. Er sagt immer, ich wäre die Einzige. Ja, das sagt er.